بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرس وكبت الله دم هند بيت من الله زيجن هاي من هات شكاية من قفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Verehrte Geschwister, wir sind immer noch bei dem Friedensvertrag oder bei dieser Auseinandersetzung von Al-Hudaybiyah. Und das Letzte, was wir erwähnt hatten, war die Begebenheit, dass der Vertrag aufgesetzt worden war, aber manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen sind. Und offensichtlich nicht gewusst haben, dass Allah Azza wa Jal seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie er da zu handeln hat. Und deswegen hat besonders, ist bekannt über Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, Abu Hafs oder Abu Hafsa, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht hat, von seinem Vorhaben abzubringen. Denn der Prophet alaihi salatu wasalam hatte viele Sachen eingesteckt, die eigentlich dem offensichtlichen Anschein nach ein Nachteil sind für die Muslime. Sie haben zwar einen 10-jährigen Friedensvertrag ausgearbeitet, aber die Bedingungen für diesen Vertrag waren eine Art Erniedrigung für die Muslime. Und zu den Bedingungen gehörte unter anderem, dass sie die Umrah nicht vollziehen durften. Nur damit den Quraysh nicht nachgesagt werden kann, dass sie sozusagen die Verhandlungen verloren haben. Und zu den Bedingungen gehörte, das war sicherlich das Anstrengendste von allen, dass wenn einer von den Quraysh Muslim wird und nach Medina abhaut, dann müssen die Muslime ihn wieder zu den Quraysh zurückschicken, auch wenn er dort den Qualen ausgesetzt würde. Und umgekehrt, wenn ein Muslim sich entscheidet, seine Religion zu verlassen, dann muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn zu den Quraysh gehen lassen. Insofern war es dem offensichtlichen Anschein nach war es so, dass die Leute der Quraysh immer mehr werden und die Muslime vielleicht weniger werden. Aber die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala hat gezeigt, dass dem nicht so war. Und wir wissen, Umar ibn Khattab ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, bist du denn nicht wirklich der Prophet Allahs? Und er sagte, doch. Dann sagte er, befinden wir uns nicht auf der Wahrheit und sie sind falsch? Er sagte, doch. Dann sagte der Umar radiallahu anhu, und warum lassen wir uns dann in unserer Religion so erniedrigen? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, inni rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasiri. Er sagte, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde mich ihm nicht widersetzen und er wird mir helfen. Also wusste man, dass das eine Aussage ist, dass das eine Eingebung ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte Umar radiallahu anhu, hast du uns denn nicht vorher versprochen und erzählt, dass wir Tawaf machen werden um das Haus? Denn der Prophet a.s. hatte eine Vision gehabt, hatte einen Traum gehabt, und die Prophetenträume, die sind ja wahr, die müssen sich ja bewahrheiten. Und hast du nicht den Traum gehabt, dass wir Tawaf machen werden? Und dann sagte der Prophet s.a.w., doch habe ich. Aber habe ich dir mitgeteilt, dass es dieses Jahr sein wird? Dann sagte Umar, nein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du wirst zu diesem Haus kommen und du wirst auch dieses Haus noch umschreiten. Ja? Und dieser Hadith ist in Sahih Bukhari überliefert worden. Aber Umar radiallahu ta'ala anhu war damit auch noch nicht sozusagen zufrieden, sondern er ist danach zu Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gegangen. Warum zu Abu Bakr? Weil alle wussten, dass Abu Bakr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von allen Sahaba am nächsten steht. Und wenn du irgendwas erreichen willst am Propheten sallallahu alaihi wasallam oder bei irgendeinem Menschen, dann musst du zu den nahestehenden Menschen gehen. Und das ist natürlich auch wieder eine Auszeichnung von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dass man sich ausgerechnet zu ihm wendet. Auf jeden Fall hat er radiallahu anhu Abu Bakr das Gleiche gesagt. Also sinngemäß versucht doch, den Propheten sallallahu alaihi wasallam davon abzubringen. Das ist der Inhalt der Botschaft, ohne jetzt die Worte wortwörtlich zu nennen. Aber der Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ja Umar, ilzam ghirzahu. Das heißt so viel, O Umar, klammere dich an ihn fest. Egal, wo er ist, denn ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs ist. In diesem Moment hat Umar gesagt, wa ana ashhad. Ich bezeuge das auch. Und insofern hat man gemerkt, das war jetzt eine Frage von Iman. Also, wenn du glaubst, dass der Gesandte Allahs ist, dann widersetze dich ihm nicht und nimm seine Aussage hin, wie er es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und in dieser Geschichte, liebe Geschwister, erkennt man sehr deutlich, dass wenn Allah Azza wa Jal oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Entscheidung getroffen haben, dann hat kein Mensch das Recht, sich diesem zu widersetzen. Das heißt, wenn es eine klare Aussage gibt vom Gesandten Allahs oder von Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann kein Mensch der Welt sagen, mit der Aussage ist aber eigentlich was anderes gemeint. Das heißt, von sich aus, er hat nicht das Recht, denn wenn er sich dieses Recht nehmen würde, dann würde er sich zum Teilhaber Allahs machen, waliyadu billah. Denn eine Person, die sich das Recht nimmt, ein Gesetz Allahs oder eine Aussage Allahs abzuändern, ohnelei Beweise, die hat sich das Recht genommen, Gesetzgeber zu spielen. Und das ist sicherlich eine Beigesellung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Umar radiallahu anhu hat eingesehen seinen Fehler. Und diesen Fehler, und deswegen wir glauben, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum sehr wohl Fehler machen können. Nur der Unterschied zwischen ihnen und allen anderen Menschen ist, wie schnell sie daraufhin sich Allah reuevoll zuwenden. Und deswegen sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. عمر رضي الله تعالى عنه sagte, und der Hadith ist im Musnad von Imam Ahmad überliefert worden, er sagte, seither, also er erzählt jetzt nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam offensichtlich, ja, er sagte, seither faste ich, spende ich, befreie ich Sklaven, all das aufgrund dessen, was ich damals gemacht habe, aus Angst vor meiner Aussage, die ich damals getätigt habe. Und dann sagte er, hatta rajautu an yakuna khayran, bis ich sogar davon überzeugt war, dass diese Sache gut für mich gewesen ist. Und deswegen sagen die Ulama, wie viele Sünden gibt es, die einen Menschen dazu bringen, gut zu werden. Und deswegen weiß man nicht, was ein Gutem oder was für einen gut und was für einen schlecht ist, und man soll sich auf Allah Azza wa Jal verlassen. Und deswegen, wenn ein Mensch nämlich eine Sünde begangen hat und darauf sich Allah Azza wa Jal reuevoll zuwendet und das auch noch dazu gebracht hat, dass er viel Gutes getan hat, dann insgesamt, dann werden seine guten Taten besser, werden mehr sein, als wenn er diese Sünde niemals getan hätte. Ja? Warum? Weil die Sünde an sich wird umgewandelt in eine gute Tat, wenn er aufrichtig bereut hat. Und er wird zusätzlich Gutes tun, weil er weiß ja gar nicht, ob Allah Azza wa Jal von ihm seine Taube angenommen hat oder nicht angenommen hat. Insofern, schaut euch an, radiallahu anhu, wegen einer Aussage, die er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sich ihm widersetzt hat. Eine Aussage. Er hat ihm widersprochen und hat es nachher zurückgenommen. Hat er gefastet? Freiwillig. Hat er gespendet? Freiwillig. Hat Sklaven freigelassen? Freiwillig, fi sabilillahi Azza wa Jal. Nur um diese eine Sünde wegzumachen und auszuradieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und deswegen dieser Fehler, der ist verschwunden oder kann man sagen, er ist versunken in all diesen guten Taten, die er gemacht hat. Radiallahu ta'ala anhu arda. Und außerdem wollte er, radiallahu anhu, eigentlich nur wissen, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vertrag eingegangen ist. Und er wollte natürlich, dass die Götzendiener erniedrigt werden. Er wollte nicht die Erniedrigung haben auf die Muslime. Insofern hat er sogar das alles gemacht mit einer guten Absicht. Und deswegen kann es sein, dass man für eine schlechte Tat, die man getan hat, trotzdem für seine gute Absicht belohnt wird, wie Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala gesagt hat. Die Muslime, sie haben darunter gelitten, dass sie Mekka nicht betreten durften und die Umrah nicht vollziehen durften. Sie waren im Ihram. Und ihr kennt die Geschichte von Abu Jandal, die haben wir letztes Mal angesprochen. Abu Jandal ist derjenige gewesen, der Sohn von Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr war der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Diskussion, die Verhandlung geführt hat. Und Abu Jandal, der Sohn von Suhail ibn Amr, der kam ja während den Verhandlungen in Ketten zu den Muslimen. Und er war der Erste, auf den dieser Vertrag, der eigentlich noch gar nicht abgeschlossen war, angewandt wurde. Und deswegen sagte er verzweifelt: Ya ma'ashar al-Muslimin, ataruddunani ila ahli shirk, fayuftinunani fi dini. O Gesellschaft der Muslime, o Schar der Muslime, wollt ihr mich etwa zu den Götzendienern zurückschicken, sodass sie mich in meine Religion verführen? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: O Abu Jandal, habe Geduld und erhoffe bei Allah Belohnung, denn wahrlich Allah azza wa jall wird Leuten wie dir und wird dir und Leuten wie dir, den Schwachen, eine Erlösung geben und einen Ausweg schaffen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, Allah azza wa jall, wenn wer ihn fürchtet, dem macht er einen Ausweg. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Umar radiallahu anhu ist sogar neben Abu Jandal gelaufen und wollte ihn gegen seinen Vater aufhetzen und hat ihm sozusagen das Schwert ein bisschen näher gelegt. Er sollte es nehmen und einfach seinen Vater töten. Denn der Abu Jandal, er war ja nicht im Vertrag sozusagen. Er hat ja nicht den Vertrag gemacht. Und aber Abu Jandal hat das nicht gemacht. Vielleicht hat er Angst gehabt um die Muslime oder dass der Vertrag dann nicht zustande käme. Wie dem auch sei, er hat diese Sache nicht gemacht. Und die Quraysh, trotz dieses Vertrages, haben sich nicht zufrieden gegeben mit dieser Art von Vertrag. Das heißt, manche von ihnen haben trotzdem versucht, Unruhe zu stiften. Denn Unruhestifter, sie schaffen es, dass die anderen darauf reagieren. Und wenn die anderen darauf reagieren, dann haben sie ein Argument zu sagen: Seht ihr, die Muslime sind Unruhestifter. Und das ist eine gefährliche Sache, die immer wieder von Menschen auf der Welt, von Politikern und Machthabern inszeniert werden. Das heißt, Leute werden provoziert, um zu schauen, wie sie reagieren, beziehungsweise damit sie eine Reaktion zeigen, damit man diese Reaktion gegen sie verwenden kann. Und deswegen haben 80 Leute der Muslime sind zu einem Lager der muslimischen Truppen, die dort waren, hingegangen und haben sie befallen. Aber die Sahaba radiallahu anhu haben diese 80 alle festgenommen und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dann was mit ihnen gemacht? Er hat sie freigelassen. Weil er wollte diesen Vertrag einhalten. Und wenn er irgendwas gemacht hätte, hätte man das gegen ihn anwenden können. Und auch 30 der Quraysh ein zweites Mal, während sogar der Friedensvertrag aufgesetzt wurde, haben auch versucht, die Muslime anzugreifen. Und die Muslime haben sie wieder festgenommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie ebenfalls wieder freigelassen. Und ein anderes Mal, 4 Götzendiener, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt und auf diese Art und Weise versucht, die Muslime sozusagen zu provozieren. Und daraufhin hat Salama ibn al-Aqwa radiallahu ta'ala anhu sie festgenommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat wieder ihnen allen verziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, lesen wir dazu die Seite 412 in Surat, dreimal dürft ihr raten, in welcher Sura. Wenn es um Hudaybiyah geht es um die Surat al Fath, ne? Surat al-Fath. Tja, schlecht, wenn man die falsche Seite aufschreibt. Na. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. Und er ist es, der im Talgrund von Mekka ihre Hände von euch und eure Hände von ihnen zurückgehalten hat, nachdem er euch den Sieg über sie verliehen hat. Das ist Surat al-Fath, die Ayah 24. Ayah 24. Weil Surat al-Fath, wie gesagt, geht um diese Begebenheit und dem Treueschwur unter dem Baum und so weiter und so fort. Tayyib. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann darauf eingelassen hat, dass sie nach Hause gehen, ohne eine Umrah zu vollziehen, haben sie ein kleines Problem gehabt. Und zwar, sie waren ja schon im Ihram. Und wenn man im Ihram ist, dann muss man grundsätzlich die Hajj oder die Umrah vollenden. Denn Allah sagte, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Das heißt, und vollendet die Hajj und die Umrah für Allah. Und Surat al-Baqarah ist herabgesandt worden vor Surat al-Fatih. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann angeordnet, dass jedes Tier, was sie dabei hatten, jedes Hadi, dass sie, denn Hadi, liebe Geschwister, ist ein Opfertier, nicht nur was mit Hajj unbedingt zu tun hat, sondern auch ein Opfertier, das man einfach an die Armen der heiligen Moschee für sie opfern darf, also ihnen das Fleisch zu schenken. Und deswegen hat das eine Sunna und deswegen haben sie da Kamele dabei gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben angeordnet, dass sie diesen Hadi schlachten sollen. Und obwohl sie außerhalb des Haram waren, das heißt, sie waren zum größten Teil, wurde das außerhalb gemacht. Und dass sie ihre Köpfe rasieren sollten. Es gibt eine Überlieferung, die darauf hinweist, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat für diejenigen, die den Kopf rasiert haben und die anderen nicht. Aber diese Überlieferung müsste man ein bisschen erstmal auf den Grund gehen über die Authentizität. Ansonsten würde sie viel helfen. Es geht nämlich darum, warum hat er, sallallahu alaihi wa sallam, erst gesagt, Rahim Allahul Muhalliqin, möge Allah sich denjenigen erbarmen, die ihre Köpfe ganz rasieren. Und das sagt er einmal, dann hat man ihm gesagt, mache auch Dua für diejenigen, die sie kürzen. Und dann hat er wieder gesagt, möge Allah sich denjenigen erbarmen, die ihre Köpfe ganz rasieren. Und beim zweiten Mal, ums dritte Mal, und beim dritten Mal, dann hat er auch einmal Dua gemacht für die anderen. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, dass der gefragt worden ist, ja, warum hast du denn Dua gemacht für die, die sich ganz rasiert haben, dreimal, und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, weil sie keine Zweifel gehabt haben. Weil sie keine Zweifel gehabt haben, also an meiner Anordnung. Also offensichtlich soll die Belieferung sagen, dass manche Leute, die vollkommen rasiert haben, sie haben sozusagen keinen Zweifel gehabt, dass sie nach Hause kehren werden. Aber diejenigen, die kurz rasiert haben, sie haben gedacht, vielleicht wir werden doch noch Umrah machen, und deswegen brauchen wir noch ein paar Haare, sodass wir sie nachher rasieren können. Wallahu ta'ala. Wie gesagt, müssen wir die Belieferung mal sich genau anschauen. Aber das Problem war, dass die Leute den Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt sind. Nicht alle, aber manche von ihnen sind dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salama radiallahu anha um Rat gefragt, was er machen soll in diesem Fall. Und sie hat ihm den Tipp gegeben, er soll es ihnen einfach vormachen. Und dann ist er in die Öffentlichkeit gegangen und hat sein Tier geschlachtet und er hat sein Haupt rasiert und dann daraufhin haben sie es alle gemacht, weil dann wussten sie, es gibt kein Zurück mehr. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, diesen Dua für die Leute gesprochen. Und sie haben insgesamt 70 Kamele geschlachtet und man zählt immer ein Kamel für 7 Leute. Sicherlich kann man auch ein bisschen mehr davon essen, aber so wird gerechnet. Weil die haben, wenn sie unterwegs solche Knochen gesehen haben, dann wussten sie, wie viele Leute ungefähr dort gewesen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat extra Kamele schlachten lassen von Abu Jahl. Das war nämlich eine Beute, die sie gemacht haben in Badr gegen ihn. Und das war da gemacht, um sie natürlich ein bisschen zu provozieren, damit sie sehen, dass ihr eigenes Vermögen drauf geht. Und wie gesagt, das war in dem Hill-Bereich. Hill-Bereich ist außerhalb des Haram-Bereiches, weil normalerweise dieser Hadi, den opfert man im Haram-Bereich und das ist auch für die Leute, die Armen im Haram-Bereich gedacht. Tayyib. Aus dieser Geschichte, liebe Geschwister, lernen wir sehr vieles. Ist die Zeit bereits eingetroffen? Tayyib. Wir machen zu Ende und danach machen wir inshallah Adhan. Aus dieser Geschichte von Hudaybiyah lernen wir sehr viele Dinge, die wir punktuell noch uns kurz Zeit nehmen möchten, um das zu lernen oder zu erfahren. Oder wir können auch erstmal Adhan machen, Tayyib, und dann können wir noch so Adhan machen. Nach dem Adhan, inshallah, machen wir noch ein paar Minuten weiter. Barakallahu. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalam, ala Rasulillah. Liebe Geschwister, in der Auseinandersetzung von Hudaybiyah sind sehr viele, in diesem Ereignis sind sehr einige Gesetze herabgesandt worden und auch können wir sehr vieles aus diesen Geschichten lernen. Denn die erste Sache, die wir vom Gesetz her gelernt haben, ist, dass man, wenn man vom Hause Allah subhanahu wa ta'ala abgehalten wird durch einen Feind und ähnliches, darf man aus dem Weihzustand austreten, indem man sein Opfer schlachtet und dann ist man frei, halal, und man muss auch diese Umrah oder diese Hajj nicht nachholen. Und das lesen wir im Koran al-Karim in der Ayah 196 Surah al-Baqarah. Übrigens, das was vorher gesagt worden ist, die Ayah وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, das muss nicht zwingend sein, wie ich gesagt habe. Es muss nicht zwingend sein, dass die Ayah damals schon herabgesandt worden war, nur weil Surah al-Baqarah die erste Surah ist, die herabgesandt worden ist. Denn nicht alle Ayat von Surah al-Baqarah waren schon herabgesandt worden. Aber es gibt eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob diese Ayah, ist sie ein Beweis dafür, dass die Hajj schon Pflicht ist, oder ist sie ein Beweis dafür, dass als die Ayah, oder ist sie ein Beweis dafür, dass wenn man Hajj und Umrah begonnen hat, dass man sie zu Ende machen muss, gemäß der offensichtlichen Bedeutung der Ayah. Tayyib. Dann ebenfalls, liebe Geschwister, haben wir erfahren, und zwar Ka'b ibn Ujra, radiallahu ta'ala anhu, er war auch im Ihram, wie die anderen auch, und während dieser Ihram-Zeit hat er einen Läusenanfall bekommen, ja, das heißt, er hat sehr viele Läuse um seinen Kopf gehabt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm erlaubt, dass er seine Kopfhaare abrasieren darf, um diese Läuse loszubekommen, und hat ihm dann angeordnet, dass er entweder ein Schaf schlachten muss oder 3 Tage zu fasten hat oder 6 arme Bedürftige zu speisen hat. Und das lesen wir auch in Surat al-Baqarah in der gleichen Ayah wie vorher erwähnt. Das heißt, wir haben gelernt, die Sühneleistung dafür, wenn eine Person eine der 9 Verbote, also prinzipiell eine der, nicht alle 9, aber eine der Mahdurat al-Ihram verletzt, was er deswegen machen muss. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dieser Reise den Sahaba einmal erlaubt, in ihren Halteplätzen zu beten, weil es nämlich geregnet hatte. Und in dieser Reise hat sich auch gezeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Shura umgesetzt hat. Das heißt, dass man sich gegenseitig berät. Es gibt keine Diktatur, dass eine Person alles entscheidet, wenn es um Dunya-Angelegenheiten geht. Religionsangelegenheiten, wenn es darüber einen klaren Text gibt oder einen Hadith gibt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann natürlich gibt es keine Diskussion. Und ansonsten ist es Aufgabe der Gelehrten des Islam. Aber trotzdem, wenn es keine klare Aussage gibt, sondern wenn es eben eine Aufgabe, eine Sache von Ijtihad ist, dann fragt man natürlich die Gelehrten. Und bei Dunya-Angelegenheiten muss man sich zu Rate ziehen. Kein Mensch darf sich das Recht nehmen und anderen einfach etwas aufzwingen, ohne sich vorher zu beraten. Denn das ist sogar die Art, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat auch hier, also Salama am Rat gefragt, wie er das machen soll. Und bei der Schlacht von Badr haben wir auch gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich im Rat gefragt hat. Und immer findet man das wieder, auch bei der Schlacht von Uhud hat er das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Wir sehen auch, wir haben auch gelernt, dass es erlaubt ist, dass Muslime mit anderen Andersgläubigen in einen Friedensvertrag machen und dass nicht unbedingt immer Krieg herrschen muss. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch eine Aqida-Angelegenheit klar gemacht, dass man auf keinen Fall sagen darf, es geht konkret um ein Ereignis. Und zwar ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Morgens aufgewacht und hat gesagt, Allah azza wa jall hat gesagt, dass manche meiner Diener sind heute als Ungläubige aufgewacht und manche sind als Gläubige aufgewacht. Was denjenigen angeht, der gesagt hat, es hat geregnet aufgrund des Sternes so und so, der ist mir gegenüber ungläubig und dem Stern gegenüber gläubig. Und was demjenigen angeht, der gesagt hat, es hat geregnet aufgrund Allahs Gunsterweisung und aufgrund Allahs Barmherzigkeit, dass derjenige ist mir gegenüber gläubig und dem Stern gegenüber ungläubig. Weil manche Leute denken, dass bestimmt, wenn es eine bestimmte Sternkonstellation gibt im Himmel, dass das irgendetwas auszusagen hat, diese Sternbilder, das ist alles Schirk und Kufr und hat mit unserer Religion überhaupt gar nichts zu tun. Und auch haben wir gelernt, dass man optimistisch sein soll, gerade wenn irgendetwas passiert, was darauf hinweist. Denn als Suhail ibn Amr geschickt worden ist zu den Verhandlungen, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sahala oder suhila amrukum. Das heißt, inshallah, die Sache wird jetzt leicht. Weil Suhail ist eine Verniedlichung von dem Wort sahal, und sahal bedeutet leicht. Und auch hat sich gezeigt in dieser Begebenheit, dass man Segnungen ersuchen darf bei Spuren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine Angelegenheit, die speziell nur für ihn gilt, sallallahu alaihi wasallam, und für sonst niemanden anderes. Und ihr habt das gesehen, als manche der Botschafter der Quraysh zum Propheten kamen und die Sahaba radiallahu anhum gesehen hat, und er die Sahaba radiallahu anhum gesehen hat, wie sie sich gestritten haben, mehr oder weniger, um das Überbleibsel an Wasser nach dem Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, sogar den Nasenschleim haben sie nicht gelassen, auf den Boden zu gelangen, sondern sie haben ihn für sich genommen und sich damit eingerieben, denn das ist eine Sache, die speziell für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt, und es gilt für niemand anderes, auch egal wie rechtschaffen ein anderer Mensch ist, so darf man das nur, und so ist die Sache sozusagen abgeschlossen, weil das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist abberufen worden und die Sache ist sozusagen vorbei. Und auch in dieser Begebenheit hat sich das Ereignis gezeigt, bei der Rückkehr nach Medina, ist es ihnen passiert, dass manche von ihnen, manche sind ja vorausgeeilt und manche sind ein bisschen zurückgeblieben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, langsamer vorangeschritten, und sie haben dann das Morgengebet verschlafen, und erst die pralle Sonne hat sie sozusagen aufgeweckt, und obwohl Bilal radiallahu ta'ala anhu damit beauftragt war, Wache zu halten, aber auch ihn hat der Schlaf überkommen, und so haben sie alle ihr Gebet nachgeholt, nachdem die Sonne schon aufgegangen war. Und so haben wir gelernt, dass wenn man ein Gebet verschlafen hat oder vergessen hat, dann soll man es verrichten, sobald man sich wieder daran erinnert. Und wir haben auch gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall das Sunna-Gebet zuerst verrichtet hat und dann das Fard-Gebet verrichtet hat, was darauf hinweist, dass auch man ein Sunna-Gebet vergessen hat oder verschlafen hat, darf man es ebenfalls nachholen, und man hält sogar die Reihenfolge in diesem Fall ein. Denn man könnte ja sagen, das Pflichtgebet muss man sobald nachholen, wenn man sich daran erinnert, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zuerst das Sunna-Gebet verrichtet und danach das Fard-Gebet verrichtet, was darauf hinweist, dass die Sache, alhamdulillah, lockerer ist, als viele denken. Und auch auf dem Rückweg des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich ein Wunder gezeigt, denn Salama ibn al-Aqwa' radiallahu ta'ala, er sagte, wir sind mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bei einem Feldzug hinausgezogen, und dann hat uns ein großer Hunger ereilt, und wir waren so hungrig, dass wir fast daran gedacht haben, dass wir unsere eigenen Kamele schlachten wollen. Das ist natürlich ein Problem, weil das Kamel brauchst du zum Reiten. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass wir unsere gesamten Lederbeutel, in dem wir also unser Wasser haben, dass wir das alles zusammentragen sollen. Dann haben wir ihm, sallallahu alaihi wasallam, einen Lederteppich ausgebreitet. Und zwar haben wir mehrere Lederteppiche ausgebreitet. Wir haben uns dann alle auf diesen Lederteppichen versammelt. Und er sagte, Salama radiallahu anhu, ich habe dann gezählt, genauso wie man Schafe in ihrem Stall zählt. Und ich habe gezählt, wir waren ungefähr 1400. Wir alle haben dann von dem Essen, was da war, gegessen, bis wir satt geworden sind. Und danach haben wir sogar noch unsere Reisesäcke mit diesem Essen gefüllt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, gibt es auch noch Wasser für den Wudu? Und dann kam ein Mann und hat einen Wasserbeutel gebracht, und darin gab es einen Tropfen von Wasser, und er hat ihn in eine Trinkschale gelegt, und er sagte, radiallahu anhu und salama, daraufhin haben wir alle, allesamt den Wudu gemacht, und wir haben das Wasser regelrecht gegossen, und wir waren 1400 Menschen an der Zahl, und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Und auch auf dem Weg nach Medina ist diese Sura, von der wir vorhin geredet haben, Surat al-Fath, herabgesandt worden. Surat al-Fath übersetzt die Befreiung oder die Eroberung oder der Sieg. Und Allah Azza wa Jal sagte am Anfang der Sura, Inna fatahna laka fathan mubina, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Umar radiallahu anhu war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat mit ihm geredet. Er hat ihn angesprochen, wollte ihm etwas fragen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm keine Antwort gegeben. Und daraufhin hat er ihm ein zweites Mal eine Frage gestellt. Und er hat ihm keine Antwort gegeben. Und er hat ihm ein drittes Mal was gefragt. Und er hat ihm keine Antwort gegeben. Und Umar radiallahu anhu war zutiefst besorgt. Und ist dann weggegangen. Ist nach vorne gegangen. Und hat Angst gehabt, dass Allah azza wa jall über ihn Koran herabsenden wird. Weil er, liebe Geschwister, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mehrmals die gleiche Frage gestellt hat, obwohl er gemerkt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Antwort geben will. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden gerufen und hat jemanden geschickt zu Umar, dass er kommen soll. Und Umar kam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, während Umar Angst hatte, dass Koran herabgesandt worden ist wegen ihm, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, tatsächlich ist ihm Koran herabgesandt worden, aber diese Surah, inna fatahna laka fatham mubina, er sagte sallallahu alaihi wasallam, mir ist gerade eben eine Surah offenbart worden, die mir lieber ist als alles, worauf die Sonne scheint. Das heißt, lieber ist als die gesamte Welt. Und warum? Weil diese Surah, liebe Geschwister, hat viel Nutzen. Unter anderem, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat diese Sulh al-Hudaybiyah als einen Fath bezeichnet, als einen Sieg bezeichnet. Die Leute dachten, es wäre eine Niederlage. In Wirklichkeit ist es ein gewaltiger Sieg, wie sich im Nachhinein im Laufe der Geschichte herausstellen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat am Anfang dieser Sura dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen, dass er ihm alle seine Sünden vergeben hat. Sowohl die vergangenen Sünden, die er getan hat, als auch die zukünftigen Sünden, die er irgendwann mal eines Tages machen wird, sallallahu alaihi wasallam. Auch hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura versprochen, dass alle Menschen, die den Treueschwur geleistet haben unter dem Baum, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Und mit wem Allah zufrieden ist, den wird er zweifellos in den Paradiesgarten eingehen lassen. Und deswegen sagte Anas radiallahu ta'ala anhu, inna fatahna laka fathan mubina al-Hudaybiyah. Er sagte, diese Aya, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, gemeint ist die Sache, dieser Friedensvertrag von Hudaybiyah. Daraufhin sagten seine Freunde, die Anas radiallahu anhu, seine Gefährten zu ihm, herzlichen Glückwunsch, aber was springt uns dabei raus? Das ist für euch, aber was springt uns dabei raus? Daraufhin sagt er, daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Aya herabgesandt, oder beziehungsweise diesbezüglich gibt es die folgende Aya, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَارِ, damit er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen lässt, unterhalb derer Flüsse fließen. Und deswegen jeder Mensch, der in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hineintritt, also dort ihn folgt, der wird ebenfalls in den Paradiesgarten eingelassen werden. Und so ist der Paradiesgarten keine Sache nur für die Sahaba. Und die letzte Angelegenheit, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, zu ihnen sind die Leute geeilt, während er bei einem in einem Tal war, den man Qura' al-Ghamim nennt, in der Nähe von Usfan. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam las ihnen diese Ayat vor, nachdem sie herabgesandt worden sind. Inna fatahna laka fatahan mubina. Daraufhin sagte ein Mann, also wir haben dir einen deutlichen Sieg beschert. Daraufhin sagte ein Mann, O Gesandter Allahs, ist das etwa ein Sieg? Er sagte, Na'am, walladhi nafsi biyadih innahu lafatah. Na'am, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, er ist wahrlich ein Sieg. Und daraufhin natürlich ist die Angst und die Sorge der Muslime, es hat sich umgewandelt in Freude, und da sie ihnen bewusst geworden ist, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala das Ende absehen kann und dass man einfach auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen soll, und dann wird einem ein gutes Ende beschert werden. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fiik.